Schimmelreiter. Ein Hörspiel von Paul Bartz. Das war der Schimmelreiter. Schimmelreiter. Nach Motiven von Theodor Storm. Und du willst uns wirklich verlassen, Elke? Für immer? Ich muss fort, Schulmeister. In die Stadt? Hauke hat immer fortgewollt. Irgendwohin. Von braunen Menschen hat er gesprochen. Von Sonne. Und blauer See und... Und du gehst nun? Ich muss, Schulmeister. Hast Angst? Wovor? Kommt doch nur alle 100 Jahre solche Flut wie die im letzten Herbst. Ich meine, dass die Deiche brechen und der Deich vom Hauke, der hat ja standgehalten. Der will... Oder wird's nicht mehr hier sein, weil jetzt der Ole Deichgraf wird? Ole Peters. Er wird seine Sache so schlecht schon nicht machen. Ist alles, wie es ist. Wahrscheinlich, ja. Natürlich, ein Hauke ist er nicht. Wer ist denn schon ein Hauke Hain? Niemand. Niemand, jawohl. Niemand wird je ein solcher Deichgraf wieder sein, wie unser Hauke einer war. Unser Hauke. Dein Hauke, ich weiß. Ist aber nun tot. Leider. Ist nicht zu ändern. Leb wohl, Schulmeister. Ist aber noch schön hier, in unserem Friesenland. Jetzt im Frühjahr, sieh dich um, das erste Grün. Der Sonnenschein, die kleinen Lämmer überall. Willst du das alles verlassen, Elke? Willst du das nicht? Ich? Hast nicht immer fortgewollt? Immer. Dann komm mit. Elke. Noch ist Zeit. Nicht für mich. Bin alt, krank. Krank? Schwache Beine, Magendruck. Oh. Nichts Ernstes, haben viele. Niemand stirbt daran. Meine Zeit aber, die läuft ab. Du bist jung, Elke. Bist gesund. Und darum gehe ich fort. Leb wohl. Ein Taler für dich, Fiedelmann. Dank für die Güte, schöne Frau. Hast mir Freude gemacht. Du mit deiner Fiedel. Ja, ja. Ist nun fort, die Elke. Für immer. Sauberes Mädel. Hat mich nie gejagt vom Hof, wenn ich saß da am Brunnen mit meiner Fiedel. Ein Liedel spielte. Pack dich, Fiedelmann! Hat er nicht nach den Hunden geschrien? Wie andere! Hat mich nie packen müssen. Schon gut. Ist hinausgekommen zu mir. Mit Glas Punsch oder Wein, die Frau Elke hat da gesessen, zugehört. Ist dann der Mann gekommen, der Hauke, der Deichgraf? Verschwinde! Hat er gebrüllt. Na, na. Hat nichts verstanden von Musik, der Mann. Er ist nun tot, verschwunden, ersoffen im Meer. Aber sein Deich steht noch da. Er hat nicht viel genutzt, hat nichts gebracht, ja? Er hätte eben fort von hier gemusst, der Hauke. In die Stadt. Fort von allem hier. Von Dreck und Schlick und Wasser. Solch ein Mann mit solchen Gaben. Noch haben wir alle. Alle, ja. Selbst ich. Doktor wäre ich gern geworden. Oder Professor oder... Oder? Oder? Dichter. Ein Mann, der Worte macht, die sich reimen hintenrum? Gedichte, jawohl. Am grauen Strand, am grauen Meer. Und abseits liegt die Stadt. Der Nebel drückt die Dächer schwer. Und durch die Stille braust das Meer eintönig um die Stadt. Doch hängt mein ganzes Herz an dir, du graue Stadt am Meer. Der Jugendzauber, für und für. Ach, hör auf zu spielen, Fiedelmann! Die Menschen hier, die brauchen keine Poesie, nicht meine Gedichte, nicht deine Fiedel. Einen Deich, wie ihn der Hauke gebaut hat, sowas braucht das Land. Und dafür hat ihn der Teufel geholt. Narrenzeug, sagen die Leute. Und hocken da in ihren Spinnstuben und zischen und wispern und spinnen sich was zusammen von Gespenstern und Geisterrössern. Und der Hauke wird zum bösen Geist, wie er dahin galoppiert durch die Fieberträume dieser alten Drachen. Das ist ein guter Hut bei Drachen, solche Geschichten. Die würden selbst noch unseren Herrn Jesus zum Albtraum machen. Und der Sokrates bekäme von denen gleich noch einmal den Schierlingsbecher gereicht. Kein Jesus und kein Sokrates, das war er nicht. Nur ein braver Mann, das war der Hauke. Um 3 Köpfe höher als ihr alle. Aber ihr macht ihn zum Spuk, zum Nachtgespenst. Zum Schimmelreiter. Zum Schimmelreiter, ja. Reitet durch die Nacht, wenn irgendwo ein Deich bricht. Ist lange tot, aber reitet doch immer auf seinem Gaul. Schon gut, bei Spuk. Kommt nicht aus dieser Welt, der Gaul. Sollst Maul halten, Alter. Alter Narr. Will das zweite Gesicht haben, will sehen, was kein anderer sieht. Ein Höllenpferd. Jawohl. Mitten aus der Hölle ist es gestiegen. Amen, Märchen. Wie all die Geschichten vom Hauke. Nur seine wahre Geschichte. Die kennst nur du, Schulmeister. Jawohl. Wie es wirklich mit ihm war. Dem ärmsten Jungen im Dorf. Wie er Deichgraf wurde und größer als alle zusammen hier im Friesenland. Das fing schon an, als er ein Kind war und ich sein Lehrer. Hat keinen Lehrer gebraucht. Saß nur da. Hauke? Träumte. Herr Schulmeister? Dachte nach. Was liest denn da, mein Junge? Ein Buch. Was für ein Buch? Gedichte? Nö, der Euklid. Der Euklid. Ach so, ja, der Euklid. Das war ein Grieche, der... Ich weiß, wer Euklid war. Ein Rechenkünstler. Der Größte, ja. Einer, der alles berechnen wollte und konnte. Verstehst du denn, was er schreibt? Natürlich. Natürlich, natürlich. Verstehst alles. Nun sag mir aber mal die Namen aller dänischen Könige. Die Namen? Die Namen? Hatte ich euch aufgegeben. Nun, wie heißen sie? Friedrich. Schön. Christian? Gut. Dann mal so, mal so. Mal so, mal so. Ole! Friedrich der Erste. Ole. Christian. Ole Peters. Der nicht der Beste. Der Zweite. Aber fleißig. Christian. Der hat gelernt und gelernt. Aber gut, wirklich gut, wird so einer nie. Sehr schön. Nun wieder zu dir, Hauke. Wer ist der größte Mann im Friesenland? Der König Abel? Peter Lüng? Ich! Angeber! Dummkopf! Flugscheißer! Selber! Ole und Hauke. Sie hassten sich. Wie Brüder. Jawohl. Nur Brüder können sich so hassen. Der gute Bruder, nicht wahr? Das war er, dein Hauke. Ein guter Junge, ja. Sehr gut. Sehr gut. Ich habe ihn mal gesehen. War Sturm, war Regen und ist am Deich gegangen, dein Hauke. Vorbei an der Hütte, die gehört hat, der alten Jans, der Trin, die gestorben ist am Krebs im letzten Herbst. Hat einen Eisvogel in der Faust gehabt, der Junge. Und die Katze von der Trin, dieser Riesenkater, ist losgesprungen, plötzlich auf den Hauke zu, hat ihn wegreißen wollen, den Eisvogel, hat ihn gepackt am Hals, den Kater, hat ihn gewürgt, sind ganz dick geworden, die Augen vom Kater, bis er tot war. Und beim Blick vom Hauke, da war Blut drin, da stand Mord. Hat eben nicht hierher gehört in dieses Land, der Junge. War alles zu eng für ihn, zu klein, musste weg von hier, hinaus in die Welt. Hab das zu seinem Vater gesagt, dem Tederhain. Immer wieder. Dein Junge gehört nicht hierher. Leider. Der gehört in die Stadt. Der Ärmste. Bin auch mal weggegangen in die Stadt. Zum Uhrmacher in die Lehre. War sein bester Schüler. Aber die Werkstatt, die hat dann sein Sohn bekommen. Und ich habe ins Dorf zurückgemusst. War nicht mehr hier zu Hause. Und dort auch nicht. Hast was, Schulmeister? Der Magendruck ist gleich vorbei. Ja. Macht krank, die Marsch. Uns alle hier. Trotzdem, mein Hauke bleibt, wo er geboren ist. Der kommt an den Deich, soll arbeiten, bis die Muskeln knacken. Ist besser als die Stadt. Hab ihn damals oft am Deich gesehen, den Hauke. Erst ein Junge, dann schon ein Mann. Und immer hat er da gestanden, aufs Meer hinausgeschaut. Faulpelz, Drückeberger! Mit der Hand, jawohl, hat er dann manchmal eine weiche Linie in die Luft gezeichnet. Unsere Deiche taugen nichts. Woher weiß das? Weiß ich eben, Vater. Dann bau mal neue, Hauke. Will ich. Flach zum Meer hin, damit die Flut abläuft und nicht dagegen klatscht. Schön. Nicht? Musst jetzt nur noch Deichgraf werden, Hauke. Kannst dann die neuen Deiche bauen. Und das Land dahinter, das gehört dann dir. Wärst reich damit und reicher und noch reicher. Wirst kein Deichgraf, Hauke. Wird nur der Reichste im Dorf. Kann sonst dumm wie eine Saatgans sein. Und? Was bist du, Hauke? Hm? Arm. Arm. Jawohl. Das sind wir Heinz, du und ich immer schon. Die Ärmsten im Dorf. Kannst Jungknecht werden beim Deichgrafen, dazu langt es. Dort ist schon der Ole. Der Ole, ja. Ist dort der Großknecht, tüchtiger Junge. Ich hasse ihn! Solltest lieber von ihm lernen. Wie einer nicht nur da sitzt, nicht nur träumt. Wie einer zupackt mal und vorwärts. Tüchtig ist. Dann bringt er es weit. Nicht gefaulend. Dann wird er Großknecht. Na, schaffst du den auch noch, den Sack Klei? Klar. Und den hier, du halbe Portion, oder brichst dann zusammen? Ach. Hauke? Das Deichgrafentöchterlein. Hauke. Die kluge Elke. Soll zum Vater kommen, Hauke. Braucht dich für die Abrechnung. Ich brauche ihn. Hier. Bist du der Herr hier, Ole? Der Großknecht. Ein Knecht. Richtig. Geh nur zum Vater, Hauke. Hat schon den Kopf ganz dick und rot vor lauter Zahlen. Den Schlag bekommt er noch, wenn ihm nicht einer bei der Abrechnung hilft. Dein Liebling, was? Ein kluger Junge. Klug genug, sich an die Tochter vom Deichgrafen zu schmieren. Eifersüchtig. Ich? Auf den? Auf die halbe Portion? Auf die eifersüchtig? Ja. Hockt immer nur da und träumt und macht nichts, aber du... Ja, was ist mit mir? Du liebst ihn. Oh, Ole. Und du bewunderst ihn, nicht wahr? Vielleicht. Ja, natürlich, wie alle. Wie schon der Schulmeister. Nur ich nicht. Nein? Nein. Ich hasse ihn. (87 mal 319) 14 weniger. Wie du rechnen kannst, Hauke. Du doch auch. 114 plus 312, 1. Ein bisschen, naja, was man beim Schulmeister so lernt. 17 mal 23. Ein Mädchen braucht nicht viel, sagt der Vater. 24 mal 317. Stimmt vielleicht. Müsste eben ein Junge sein. Ja, besser nicht. Psch, wächst den Vater. 317 mal 416. Wäre ich ein Junge? Hm? Ja, ein Junge wie du. Und? Weggehen würde ich. In die Stadt. Würde studieren. Jawohl. Was ganz Großes werden. Der Größte. Oder ich würde hier bleiben. Und dann? Dann würde ich der Deichgraf sein. Du? Psst. Du? Neue Deiche würde ich bauen. Jawohl. Mit viel Land dahinter. keine Flut würde uns gefährlich sein und... Und? Und? Ich werde kein Deichgraf. Nie. Aber wenn ich einen heirate, der kann das werden. Klar wird er das. Als Mann von der reichsten Erbin im Dorf. Muss rechnen, Entschuldigung. 17 minus 24... 24 minus... Schon wieder verrechnet. Du, der Ole ist ein schmucker Kerl. Ole? Einer mit Muskeln am Leib. Aber nicht im Hirn. Dort hast du sie nicht. Und wärst gern Deichgraf. Elke. Wärst es doch gern, oder? Ich, Deichgraf? Da bist es doch schon fast. Naja. Du, der Deichgraf. Kann ich mir gut vorstellen bei dir. Ich auch. Aufräumen würde ich mit aller Schlamperei. Und endlich Ordnung schaffen. Und keine mehr durchlassen, wenn er den Deich verkommen lässt. Und neue Deiche würde ich bauen. Und? Und? Ich werde niemals Deichgraf sein. Muss noch mal raus zu den Deichen. Ob die auch die Böschung aufgeschüttet haben. Da haben bestimmt wieder welche Klei beiseite geschafft. Und die dicke Wollina ist wieder den Deich seitwärts hinaufgeritten. Das setzt Strafen, kann ich dir sagen. Das wird dir was kosten, das... Ach, sei nicht so streng. Streng? Ich? Ja. Mach doch nur, was der Deichgraf machen müsste. War das der Hauke? Ist noch mal raus, zum Deich. Der Deich. Hauke meint ja... Hab geträumt, die Flut kommt. Ich aber sitze hier. Ein guter Traum. Wie es draußen stürmt und ich bin hier. Und alles bleibt so, wie es ist. Der Hauke am Deich? Was will der Hauke am Deich? Ordnung schaffen. Ist doch meine Sache. Meine Pflicht. Hat sie dir abgenommen? Abgenommen. Dem Deichgrafen. Nimmt mir alles ab, der Hauke. Am Ende noch... Was denn, Vater? Die Tochter. Die nimmt er mir auch noch ab. Vater! Oder hat sie mir schon abgenommen? Kenne diese Sorte. Ja, nützlich, das schon. Wir brauchen sie, sicher. Aber... Und unsere Wollina ist gerade einmal die Böschung hinaufgeritten. Auf verboten, mein Jahr, gleich drei Tage. Ist verrückter Alte. Der Alte? Ja, der Alte, wer sonst? Ihr glaubt, unser alter Deichgraf springt so mit uns um? Der alte Trottel dort hinter seinem Ofen? Wer dann, Ole? Der Hauke ist das. Sein Knecht. Hauke, muss man sich mal vorknöpfen. Da hörst du, was dein Hauke schafft. Unruhe. Revolution. Wie drüben in Frankreich, wo sie Könige Köpfe kürzer machen. Vielleicht wird es Zeit dafür. Für abgeschnittene Köpfe, jawohl. Und unsere Welt, nicht wahr? Die Welt der Marschen, gut und klug gefügt von unserem Schöpfer für alle Ewigkeit, die darf dann zum Teufel gehen. Vater. Eine neue Zeit kommt. Ich spüre sie in allen Knochen. Die zwickt und schmerzt wie Zipperlein. Keine Schafgarbe hilft und kein Balsam. Die neue Zeit, das alte Leiden. Alles wird dann anders sein. Und diese neue Zeit, ich sage dir, diese schrecklich neue Zeit, die sieht aus wie Hauke Haien. Vater! Lass die Finger von dem Kerl. Such dir irgendeinen braven Jungen mit viel Klei unter den Füßen. Reichtum zu Reichtum. Besitz zu Besitz, ganz recht. Ist so bestimmt in Gottes Rat. Amen. Und dann kann dein Mann der Deichgraf werden. Einer wie Ole. Zum Beispiel. Nur nicht einer wie Hauke. So einer darf nie Deichgraf sein. Weil er arm ist, ich weiß. Arm, reich, das ist doch nicht wichtig. Der ärmste Junge von ganz Friesland kann es sein, wenn du mit ihm glücklich wirst. Aber mit einem wie Hauke wird keine glücklich. Das weiß ich. Der Hauke, das ist einer, für den scheint keine Sonne. Blüht kein Baum. Der sieht nicht das Grün der Wiesen, hört nicht den Schlag der Nachtigall. So ein gutes Mädchen, Elke. Mach mir einen Tee. Schön stark und heiß. Mir ist nicht gut. Gar nicht gut ist mir. Und gieß mir schön viel Rum rein. Hörst du? Sehr viel Rum. Nur sich selbst sieht einer wie der Hauke. Sich und seinen Ehrgeiz. Das ist sein Gott. Der Einzige. So einer macht keinen anderen glücklich. Elke, mein Kind, kannst mir das glauben? Keinen. Gefällt es dir hier auf dem Fest? Doch. Nicht einmal sich selbst. Schon? Der schönste Tag im Friesen, ja. Meinetwegen. Wäre lieber zu Hause. Ich auch. Du? Vater geht es nicht gut. Er hätte gar nicht weggehen sollen, aber hat gesagt, geh nur, mein Kind. Geh tanzen. Wollen wir tanzen? Kann das nicht gut, Elke. Der Ole kann's besser. Ach, der Ole. Wie der dort stampft und tanzt und strahlt. Als ob er bald der Deichgraf ist. Hast gehört? Was? Von der Erbschaft, die der gemacht hat? Ach, ja. Soll jetzt reich sein, der Ole. Und wird Deichgraf. Vielleicht. Ich aber, ich. Was ist mit dir? Muss weg von hier, Elke. Wie, jetzt schon? Weg von allem. Aus diesem ganzen Land. Und wohin? Nach Hamburg vielleicht. Dann weiter nach Rotterdam. Dort liegen Schiffe. Mit denen geht es übers Meer in Länder, wo die Menschen schwarze Augen haben und braune Haut und immer scheint die Sonne und niemals kommt die Flut. Nimm mich mit. Dich? Wenn du bei mir bist, Hauke. Und ich bei dir. Wir beide fest zusammen. Elke, dein Vater. Was ist mit Vater? Er ist tot. So einer macht keinen anderen glücklich. Wird nun wohl der Ole, Deichgraf. Ja? Wird er wohl, ja. Und lässt alles, wie es ist. Wohl möglich. Ja, das mögen die Menschen. Ja, das mögen sie. Ole wird nicht Deichgraf, Herr Schulmeister. Wie? Ich hörte euch reden, der Ole soll Deichgraf werden. Und? Will lieber den Hauke, das Mädel. Der Hauke soll Deichgraf sein? Die sind ein Paar, die Elke und er. Sei still, Fiedemann! Sind in den Rotkarierten gewesen, ganze Nacht durch. Vollmond schien und ich fiedelte mein Lied. Stimmt das, Elke? Es stimmt. Wir sind ein Paar. Ein richtiges Paar. Ein schönes Paar. Und nun meinst du, der Hauke soll Deichgraf werden? Na ja. Er wird es. Aber kennst doch das Gebot, mein Kind. Ja, ich kenne es. Nur der reichste Mann im Dorf wird Deichgraf. Er ist es. Der Hauke? Was mir gehört, gehört auch ihm. Der Hauke ist Deichgraf! Der Hauke? Der Hauke ist Deichgraf. Niemals! Hier steht euer Deichgraf! Der arme Leute, Junge! Der muss der Deichgraf! Der Hauke heim? Das ist der neue Deichgraf? Das ist er, Boy Spuk! Er bringt euch Unglück! Ihr lasst ihn euch aufhucken. Weil das so ist in dieser Welt, Boy Spuk. Der eine wird Deichgraf wegen seiner Klugheit, der andere wegen seines Reichtums und der unsere, der wird es seines Weibes wegen. Hunde! Man sollte euch peitschen lassen! Schläfst schon, Hauke? Ich denke. Woran? An die Menschen hier. Sie hassen mich. Nur der Ole. Die anderen auch. Alle. Weil du so streng bist, Hauke. Ich muss streng sein, Elke. Der alten Trin hast du die Karte weggenommen, weil sie nicht mehr das Deichgeld zahlen kann. Dem alten Jensen 5 Taler Strafe auferlegt, wo der keine 2 bezahlen könnte. Das weißt du. Dem alten Petersen. Hörst du zu? Ich höre. Du hast bald keine Freunde mehr, Hauke. Ein Deichgraf hat keine Freunde, Elke. Darf sie nicht haben. Darf nicht heulen, wenn eine Witwe raus muss aus ihrer Hütte. Darf nicht weggucken, nur weil einer krank ist oder alt. Der muss seine Pflicht tun. Nur seine Pflicht. Ach, Hauke. Ich mach das nicht gern. Kannst du mir glauben? Ich will weg, Elke. Zu den Menschen mit der braunen Haut und schwarzen Haaren. Oder nach Amerika. Nach China. Überall werden Deiche gebaut. In Russland, oben an der Weichsel, dort erzählt man sich vom Deichgrafen, der man ins Wasser stürzte mit seinem Ross. Ertrunken ist er. Aber manchmal kommt er wieder, nachts, und warnt, wenn eine Sturmflut droht. Den gespenstigen Reiter nennen sie den, aber ich, Elke, ich gehe nicht fort, nein. Ich stürze auch nicht ins Wasser. Ich werde kein gespenstiger Reiter sein. Hauke. Einen neuen Deich baue ich, flach zum Meer hin, damit die Menschen endlich sicher sind. Niemand braucht sie dann noch vor der Flut zu warnen, kein Gespenst. Und einen neuen Kok werden wir gewinnen. Meinen Kok. Jawohl. Elke, hörst du? Ja, sicher. Einen neuen Kok, Elke. Muss das denn sein? Was? Dass wir immer noch mehr Land gewinnen und noch und noch. Muss das wirklich sein? Muss nicht sein. Nein. Warum also? Ist wohl so im Menschen, dass er immer mehr will. Mehr und mehr. Die sollen auch nicht länger sagen, ich sei nur Deichgraf deinetwegen. Die sollen nicht meinen, ich verdanke alles nur dir. Warum nicht? Wie? Ist das so schlimm, alles einem anderen zu verdanken? Na ja. Seinem Weib? Elke. Ich verdankte gern alles dem, der mich liebt. Mit der Nacht vorbei. Schlaf jetzt. Ich will noch mal raus auf den Deich. Jetzt noch? Hab nicht viel Zeit, Elke. Alle Zeit der Welt, Hauke. Mein Vater war 40, da starb er. Der Großvater ist nicht älter geworden. Und ich du bist jung, Hauke. Noch, Elke. Noch. War noch ein Junge. Keine 10. War noch ein Junge. Da wurden welche angespült am Strand. Da wurden welche angespült am Strand. Tote. Schon verfault, die Leiber gnitterschwarz. Das also bleibt vom Menschen, habe ich gedacht. Nur das bleibt am Ende von ihm. Matsch und Dreck. Ich muss meinen Deich bauen. Ich muss meinen Deich bauen. Ich höre ihn schon. Ich höre es. Was hörst du? Ole. Was er so sagen wird in der Deichversammlung. Gab mal Zeiten. Wie der gegen mich hetzen wird. Und alle da gegen mich aufputschen von uns Riesen, lieber Tod als Schlaf. Scheinen nun aber Zeiten gekommen zu sein, wo wir lieber Sklaven sind. Nicht von irgendeinem fernen Fürsten, nein. Von unserem Herrn Deichgraf hier, von Hauke Heyen. Und nun also soll noch dieser neue Deich her, ein fressend Ding wie Ägyptens Pyramiden, von denen uns früher so schön der Herr Schulmeister erzählt hat. Freut mich, dass du aufgepasst hast, Ole. Ich habe aufgepasst, jawohl. Weiß noch genau, was du gesagt hast von den Sklaven, die schwitzen und bluten mussten unter den Knutenhieben vom Pharao. Sollen jetzt wir solche Sklaven sein? Wir sind keine Und deshalb, Sklaven. Liebe Freunde, dieser Deich vom Hauke, der wird nie gebaut. Frei wollt ihr sein. Keine Sklaven. Aber ihr seid es. Sklaven eurer Angst. Die Angst in jedem Herbst werden wohl in diesem Jahr die Deiche halten. Oder kommt das Unglück über uns, wie über Rungholt damals, über Nordstrand, wird wieder alles weggespült. Das Land, das Vieh, die Menschen. Mein Deich befreit euch endlich von der Angst. Er gibt euch Freiheit, Sicherheit. Und ihr müsst nicht bei Sturm die Särge unterm Bett hervorziehen und euch reinlegen, damit euch die Flut nicht im Schlaf überrascht. so wie die drüben auf den Halligen. Das tun die wirklich dort. Wirklich. Ich leg mich nicht nachts in meinen Sarg. Ich will endlich frei sein. Und deshalb wird der Deich gebaut. Mehr habe ich nicht zu sagen. Aber ich, Deichgraf. Was denn noch, Ole? Sollen alle Deiche so werden? So breit, mit flachem Profil? Nein! Nicht alle. Die anderen kommen später dran. Erstmal wird also der neue gebaut. Erstmal, ja. Damit dein Kok dahinter sicher ist, nicht wahr? Ist jetzt zu weit gegangen, der Ole. Der neue Kok macht dich reich. Dein Deich macht ihn sicher. Eine feine Rechnung, aber ohne uns. Ohne uns. Wenn die alten Deiche schlecht sind, dann mach sie besser. Das ist deine Pflicht. Aber lass die Finger vom neuen Teufelswerk, das nichts nutzt, nur schadet. Dafür bist du nicht im Amt. Und mein Deich wird doch gebaut. Wird also doch gebaut, der Deich vom Hauke. Habt alle zugestimmt am Schluss. Naja, weiß ja nie. Hat meine Alte auch gesagt. Wird man nicht wissen kann. Naja, werden wirklich reich dabei, vielleicht. Wenn das alles dem Hauke gehört und uns nichts bleibt, da will ich lieber meinen Anteil Habt haben. Habt denn schon Anteile am Kok? Einige. Ich auch. Ziemlich viel. Was Lebiges. Was will denn der Alte schon wieder? Was Lebiges. Lass ihn, den Boy-Spuk. Was Lebiges gehört hinein. Was meinst du, Alter? Ein Hund, ein Schaf. Das soll rein in den Deich? Ein Kind. Ein Kind? Ein Kind? Das ist verrückt, der Alte, völlig Selbst verrückt ist er. Einen Winter lang. Könnte aber recht haben. Hat immer recht, der Boy-Spuk. Sieht Dinge, die kein anderer sieht. Hat gewusst, dass der Olle Hansen diesen Winter stirbt. Und die Flut im Frühjahr. Hat er vorausgesehen. Und dass dabei 10 Schafe ertrinken. Hat er alles schon gewusst. Sie bauen seinen Deich. Den Wunderdeich. Wir können zufrieden sein mit unserem Hauke Hain. Dem Wundermann. Schön, so ein Abend am Meer. Ans Haff nun fliegt die Möwe und Dämmerung bricht herein. Oh, ein richtiges Gedicht. Erzähl lieber was von Hauke Hain. Wie sie mal krank war, seine Elke. Und er hat zum Herrgott nicht beten können, weil er an einen Herrgott nicht glaubt. Nur an sich selber. Oder wie er sein Pferd gekauft hat. Ein Pferd. Jawohl, von mir. Weiß gar nicht, Schulmeister, was? Ja, das weiß nur ich. Der Fiedelmann weiß, warum der Hauke plötzlich einen Schimmel ritt. War ich es doch, der ihm... Du? Ja, aber ja, wie ich, der Fiedelmann, zu einem Schimmel kam? Naja, hat der Gaul vor mir gestanden, also ganz plötzlich, unten am Meer, einfach so. Eine elende Meere, verdreckt, klapperdürr, aber unter dem Dreck, darunter hat es weiß geleuchtet, wie vom Hermelin. Und der Blick, Feuer, die Beine wie aus... Elfenbein? Ja, Elfenbein. Vollblut vom Feinsten. Bin losgezogen mit dem Gaul. War Zufall, dass der Herr Deichgraf vor mir stand. Was ist das für ein Pferd, Bursche? Ein schönes Pferd. Ganz wunderschön, der gnädige Herr. Wem gehört es? Kein, hab ich gefunden. Ein Araber. Sieht man, ne? Kein anderer reitet so einen in der Marsch. Kein Ole Peters. Kein? Was willst du für den Gaul? Der hochgnädige Herr Deichgraf wollen ihn kaufen? 20 Taler kannst du für ihn haben. 20 Taler? Nur 20 Taler? Wo er wert ist, das Doppelte, das Dreifache. Aber für Sie, Herr Deichgraf, nur für Sie. Weil nur einer wie Sie reiten darf auf solch herrlichem Himmelspferd. Pack dich, Bursche! Dann guten Weg, Deichgraf. Nur gute Wege mit dem Gaul. Thank you. Der Schimmelreiter. Da reitet er wieder. Auf einem Araber. Muss ein Araber sein. Tut's nicht einfach so, der feine Herr. Weiß noch, wie er früher übers Land geschlichen ist. Barfuß, selbst im Winter. Weißt eigentlich, woher er den Gaul gekriegt hat? Diesen Schimmel? Ja. Sag's dir später, der kommt da. Kennt doch den Jeversand dort drüben, nicht? Hat dort doch immer ein Gerippe gelegen. Vom Pferd. Weiß niemand, wie das auf den Jeversand gekommen ist. Doch, hat da mal einer einen Gaul. Schlut. Nachts aber, so bei Vollmond, da habe ich gesehen, wie aus dem Gerippe ein Pferd geworden ist. Ist rumgetrabt auf dem Jeversand. Hast das gesehen? Du selber? Na ja, nicht so richtig. Aber der Hinnack, der es mir erzählt hat, also der hat's gesehen. Ein Pferd nachts auf dem Jeversand. Und nun guckt mal alle rüber zum Jeversand. Wieso denn? Was soll denn da sein? Nun guck mal dahin. Na? Was sagt ihr nun? Was sollen wir denn sagen? Ist dort drüben noch nichts. Eben. Ist dort nichts. Kein Gerippe mehr. Tatsächlich. Und wollt wissen, wo er nun steckt, Herr Gaul? Vorsicht! Schimmel weiter. Das dort ist er! Der Schimmel vom Deichgrafen. Nicht vom Deichgrafen, der Gaul hat einen anderen Herrn. Wen denn? Den hat der Teufel aus der Hölle geschickt. Nicht der Teufel. Nicht der Teufel. Mal wieder bei Spuk. Weiß alles besser. Weiß er auch. Lass ihn doch. Siehst mal wieder mit dem zweiten Gesicht, Alter? Der Schimmel. Dieser Schimmel. Was ist mit dem Schimmel vom Deichgrafen? Ist nicht vom Deichgrafen. Ist sein Ross. Ist von ihm. Vertrieben haben sie ihn. Kehrt jetzt wieder. Will sich rächen. An uns. Die wir ihm treulos waren. Wer denn nur? Der oberste Gott unserer Väter. Wen meinst du? Den Wotan. Wotan? Der spinnt. So, spinne ich. Spinnst immer, Beuspuk. Haben ihn in die Hölle geschickt, die Priester, mit den Glatzen, als sie dahergekommen sind mit ihrem Kreuze und ihrem Heiland. Haben ihn zum Teufel gemacht, den alten Wotan. Nun aber kommt er zurück. Auf weißem Ross, den schwarzen Mantel um die Schultern. Wie der Hauke. Den schwarzen Hut auf dem Kopf. Wie Hauke. Seht nur hin, wenn er dahergestürmt kommt. Ob die zwei Raben auf seinen Schultern hocken. Und dann verlangt er ein Opfer von euch. Jawohl, ihr alle sollt euch opfern. Jeder Einzelne im Friesenland. Damit die alten Götter wieder Einzug halten, ja. Was redet ihr da? Von euch wird keiner überleben. Ammenmärchen. Das Lebige im Deich seid ihr. Unsinn. Unser Hauke, der Wotan. Ist er, jawohl. Das sagst du, der Spinnerboy Spuk. Ich bin kein Spinner, ich... Der Hauke, das ist ein Mensch wie wir. Einer, der seine Pflicht tut und sonst nichts. Sprichst ja plötzlich gut von ihm. Ich kann ihn nicht leiden. Aber muss nicht heißen, dass er ein schlechter Deichgraf ist. Im Gegenteil, er macht seine Arbeit gut. Nur leider... Habt das gehört? Er hat ihn lieb. Wird noch um seine Hand anhalten. Leider ist er krank, der Hauke. Krank? Im Kopf, im Herzen, überall. Wird man... Wenn man immer nur allein ist und nichts anderes hat als sein Deich drinnen in der Seele, da will man plötzlich Deiche bauen, die viel zu groß sind, viel zu teuer für das Land. Da will man Kog um Kog gewinnen, weil einem die alte Heimat nicht mehr reicht. Und ihr habt mitgemacht. Macht fleißig weiter, Spatenstich um Spatenstich. Mit jedem wird der Wahnsinn größer. folgt nur weiter eurem Schimmelreiter. Ob er nun Wotan ist, der Teufel oder nur ein armer Kranker. Gebt ihm eure letzte Kraft. Habt jetzt schon keine mehr, die alten Deiche zu versorgen, oder? Naja, hast schon recht. Steht ziemlich schlimm um den alten Deich. Dann kümmert euch um ihn. Wann denn? Jetzt! Müssen doch noch den Deich hier bauen. Ist der wichtiger? Aber... Werft die Spaten hin. Zeigt dem Hauke, wer hier befiehlt. Nicht er, der Herr Deichgraf. Ihr hier! Ist aber doch unser... Nichts ist er ohne euch! Weg mit dem Spaten, sage ich! Was ist hier los? Dein Deich, Hauke. Er wird nicht gebaut. Nicht bevor die alten Deiche sicher sind. Und wir alle hier endlich sicher vor dir. Vor deinem Hochmut. Was ist das? Etwas Lebiges. Soll wohl in den Deich hinein. Ihr wollt meinen Deich mit Blut besudeln? Haben schon die Väter so gehalten, Deichgraf. Die Väter, jawohl. Wussten, was ein Deich so braucht. Her mit dem Köter. Auf der Stelle. Das Lebiges heißt es. Ruhe, Leute! Ruhe! Meinen Deich haben die besudeln wollen! Schon gut, Hauke. Ist alles gut. Ist hier so Brauch seit Väterzeiten, dass etwas Lebiges in jeden Deich gehört. Ein Hund oder ein Kind oder... So was glaubt ihr? Hab ich euch unterrichtet, damit ihr solchen Unsinn glaubt? Schulmeister. Kinder seid ihr! Den jedes Märchenmann erzählen kann. Und ihr hockt da mit roten Ohren. Glaubt alles. Glaubt selbst noch, worüber einst schon eure Väter lachten. Die Großväter. Geht nach Hause, Leute. Erzählt die Märchen euren Weibern, euren Kindern. Die lachen darüber. Dann ist es gut. Dann aber ein guter Schluck. Ein guter Schlaf. Im hellen Licht sieht alles schon ganz anders aus. Und ihr macht euch wieder an die Arbeit, wie jeden Tag. Sie bringt euch guten Lohn und Land, viel Land. Wisst doch, wie es heißt hier bei uns. Gott erschuf das Meer, das Land aber wir. Jawohl, wir Friesen. Ja, Friesen. Hat er recht, Herr Schulmeister. Hast ihn wieder mal gerettet, deinen Hauke. Ein letztes Mal. Ein letztes? Meine Zeit ist bald um. Dir reicht noch für einige Gedichte vielleicht. Und um den Deich des Haukehain zu sehen. Etwas Lebiges haben sie in meinen Deich tun wollen. Diesen Hund? Oder ein Kind. Ja, Elke. Ist wohl besser, dass wir keines haben. Die würden es am Ende auch noch verlangen. Hättest wohl gern Kinder? Weiß nicht. Ein Erben? Ich habe den Deich. Meinen Deich. Dein Kind. Wird von mir bleiben. Immer. Wann wird er fertig sein? Im Herbst. Und dann. Dann. Du wirst neben mir stehen, wenn sie alle kommen aus der Hauptstadt. Der Oberdeichgraf. Der Minister. Der König vielleicht. Musik wird gespielt und Fahnen werden wehen. Und Festtag wird sein in ganz Friesland. Und du wirst stolz auf mich sein, wenn sie mich hochleben lassen und mich feiern. Und dem Deich meinen Namen geben. Mein Deich. Der wird meinen Namen tragen bis in alle Ewigkeit. Kann tot sein, mein Leib. Vermodert, gnäderschwarz, Mich gibt es dann immer noch. Sicher, Huck. Ganz gewiss. Ich muss noch mal fort. Hinaus zum Meer. Zu deinem Deich? Zum alten Deich. Wo er gegen den neuen Deich stößt. Sieht nicht gut aus dort. Ola hat recht. Die alten Deiche taugen nichts. Das habe ich immer gewusst. Gleich im Frühjahr werde ich mich um sie kümmern. Hab dann Zeit dazu. Die Mäuse haben alles zerfressen. Ein starker Sturm, eine starke Flut, dann sind wir verloren. Hauke. Dann, ja? Du siehst Gespenst. Wirklich? Ja, du bist krank. Sagt Ola auch, dass ich krank bin. Wirr im Kopf. Vielleicht hat er recht. Vielleicht haben alle recht. Ich muss noch mal raus auf den Deich. Du bleibst jetzt liegen. Schläfst dich aus. Ausschlafen. Morgen, du wirst sehen, sieht alles anders aus. Wenn aber die Flut kommt. Alles ist still draußen. Kein Windhauch. Die See ist glatt. Es gibt so schnell keine Flut. Ein schöner Herbst. Wie damals schon. Wie 1634. Der Friede über allem. Genau wie 1634, als Nordstrand unterging und halb Friesland und war auch der Herbst so schön damals, mit Goldglanz über allem, weit in die Marsch hinein, war ein Oktober wie jetzt. Und dann ist die große, große Flut gekommen. Jawohl. 100 Meter hoch. Alles ist untergegangen. Mensch und Vieh und Land. Vorher aber... Was war vorher? War ein Geisterschiff zu sehen. Das war die Küste lang gefahren. Und vom Himmel hat es Blut geregnet. Und Hagel ist niedergegangen auf unser Land. Da waren die Körner so groß wie Kinderköpfe gewesen. Waren aber keine Kinderköpfe, waren Totenschädel. Und aus ihren Augenhöhlen hat es geblutet. Nun halt mal das Maul! Lass doch den Alten! Soll uns verschonen mit seinem Ammengewäsch, soll er uns! Drüben am Süderkog, erst gestern Nacht. Kann heute noch Sturm geben. Da haben die wieder das Schiff sowas gesehen. Gibt noch Sturm! Und Blut regnete es auch wieder. Sollten mal nach den Deichen sehen. Kinderköpfe, die Totenschädel waren. Und vom Kirchturm riss es den Wetterhahn fort. Sind die alten Götter, die Rache nehmen. Die alten Götter, jawohl! Wotan kommt zurück. Der Schimmelreiter. Sturm kommt auf Deichgraf, die Flut. Keine Angst, Leute. Wir müssen die anderen warnen, komm. Ich sagte, ihr braucht keine Angst. Die Deiche halten, sage ich. Die Deiche... Dein Deich hält, Hauke. Mein Deich, ja. Da soll die Flut nur kommen. Sie kommt. Und? Bin ich nicht stärker als sie? Bin ich nicht stärker als alle? Bist du bestimmt. Du halbe Portion. Wie hab ich dich immer bewundert, Hauke Haien. Du? Mich, Ole Peters? Der wird mal ganz groß, der Hauke Haien. Hab ich immer gedacht. Der wird uns zeigen, wie klein wir anderen sind. Zeigst es immer zu. Und darum, Hauke Haien. Darum bewunderst du mich? Darum hassen wir dich. Hättest fortgehen sollen, übers Meer. Hättest dort ein großer Mann werden können. Der Größte. Hätten dich bewundert. Dir ein Denkmal gebaut. Aber nicht hier. Nicht hier. Ich habe dich auch bewundert, Ole. Mich? Sein wie du. Einfach da sein. Ohne Träume. Zufrieden sein mit dem, was ist. Zufrieden? Hier zwei Leute rüber. Auch ich hatte Träume. Deine Träume. Vom Deich, der flach sein muss, nicht steil. Jeder hier im Friesenland hat sie gehabt. Aber du, nur du hast sie verwirklicht. Nur du hast die Kraft dazu gehabt. Du, ausgerechnet, der Der größte von uns allen! Die halbe Portion! Der Deich! Wer hält den Deich? Was ist mit dem Deich? Er bricht auf, wo er gegen den Deich stößt! Mein Gott! Der alte Deich! Die Flut kommt! Wir ertrinken! Deine Schuld! Deichgraf! Meine Schuld! Nimm sie mit vor Gottes Thron! Hast deines Amtes schlecht gewaltet, Deichgraf! Nur gute Wege mit dem Gaul. Wenn die alten Deiche schlecht sind, dann mach sie besser. Angeber, das ist deine Pflicht. Und das Land dahinter, das gehört dann dir. Du bist reich damit und reicher und noch reicher. Das ist deine Pflicht. Du siehst Gespenster. Ja, du bist krank. Faulpelz, Drückeberger. Das ist deine Pflicht. Noch ein Sporenstich, ein Schrei des Schimmels, der Sturm und Wellenbrausen überschrie. Dann unten aus dem Strom ein dumpfer Schall, ein kurzer Kampf. Der Mond sah leuchtend aus der Höhe, aber unten auf dem Deich war kein Leben mehr. Deinen Hauke, den hat der Teufel geholt. Nun kann ein Gedicht aus ihm werden. Oder eine Novelle. Hab selbst gesehen, wie er ihn zu packen gekriegt hat, mit beiden Klauen am Hals. Und das Ross ist Gerippe geworden, wie früher. Liegt wieder auf Jeversand. Ja, ich schreibe eine Novelle. Vom Schimmelreiter. Dazu reicht es wohl noch. Reitet über die Deiche, warnt. Eine Novelle. Wenn ein Deich bricht. Der Schimmel. Aber keiner hört auf ihn. Keiner. Der Schimmelreiter. Hörspiel von Paul Bartz. Nach Motiven von Theodor Storm. Es sprachen Schulmeister Gerd Baltus, Fiedelmann Jörg Plewer, Hauke Hein Konstantin Graudus, Ole Peters Peter Jordan, Elke Céline Fontange, Tede Hein Wolf Frass, der alte Deichgraf Franz Josef Steffens, Boy Spuk Gerlach Fiedler, der junge Hauke, Jannik Schümann, der junge Ole, Niklas Garn. Sowie Peter Heinrich Brix, Michael Greulich, Nikolas König, Martin Möller, Stefan Möller, Bernd Oelkers und Benjamin Uzerath. Musikalische Mitwirkung Alexandra Bartoy, Violine, Elisabeth Huber, Hackbrett. Technische Realisation Katja Zeitler, Dominik Blech und Christina Ocker. Regieassistenz Margit Kress. Regie Sven Stricker. Produktion Norddeutscher Rundfunk 2004. Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher.